الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقش فستة مستان دس استازين إن شاء الله تعالى فندى تزم فسندنا كلارا فن العقيدة والواسطية فن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شوف إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى دس إيا دي أنترشت فن أنفهن بس jetzt mitgelernt habt und aufgeschrieben habt إن شاء الله und es ständig wiederholt und Prüfungen mit euch selbst macht, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass man dieses Wissen lernt und dann bi'idhnillahi ta'ala es verinnerlicht, danach handelt und es weitergibt, so wie Allah ta'ala es herabgesandt und so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu an es uns beigebracht haben, weitergegeben haben. Und inshallah ta'ala, liebe Geschwister, von dem Verbreiten ist auch, dass man diese Unterrichte weitergibt. Und Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat auch die Möglichkeit gegeben, dass wir diese Unterrichte so klein fassen können, wie es geht. Yani im Sinne, dass die Datei, die produziert wird, ein paar MB sind. Und dass es einfach ist, auch für denjenigen, der wenig Internet hat und begrenzt Internet hat, auch die Möglichkeit hat, die Unterrichte zu lernen und zu nehmen. Also derjenige mit dem schwachsten Internet, mit Allah Ta'ala's Erlaubnis und dass er auch eine angemessene, gute Qualität hat, entsprechend dessen, was Allah Ta'ala uns leicht gemacht hat in Bezug auf die Dateien. Naam. Wir werden inshallah Ta'ala heute wiederholen einiges, was wir letztes Mal gelernt haben, auf dass das inshallah Ta'ala in den Herzen fest ist. Wir hatten letztes Mal über Al-Ilhad gesprochen. Und darauf will ich noch mal kurz eingehen. Al-Ilhad, barakallahu fikum, hatten wir gesagt, in der arabischen Sprache ist Al-Mayl, die Abweichung, die Neigung, die Schiefe. Und auch ist bekannt unter den Leuten, wenn man sagt, jemand ist ein Mulhid, yani jemand, der ein Atheist ist, ein Gottloser, na'am, ein Ketzer. Auch steht das unter den Übersetzungen. واستلاحا اسلامش gesehen bedeutet es الميل عما يجب اعتقاده او عمله ويكون في اسماء الله تعالى وفي اياته والالحاد بارك الله فيكم ist اسلامش gesehen in der islamischen definition das abweichen von dessen was verpflichtet ist die aqida also den iman darin zu verinnerlichen oder das handeln danach und der ilhad ist in zwei dingen nämlich in den Namen Allahs Tabaraka Ta'ala oder in den Ayats von Allah Tabaraka Ta'ala. In den Namen Allah Tabaraka Ta'ala, so sagt Allah Azza wa Jal, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Und so lasst diejenigen, die abwegig mit den Namen Allahs umgehen. Suratul A'raf, Vers 180. Und in Bezug auf die Ayats von Allah Tabaraka Ta'ala ist, Allah Azza wa Jalla sagt, إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا Und diejenigen, die wahrlich, diejenigen, die abwegig mit unseren Ayats umgehen, sie sind uns nicht unbekannt, in Surat al-Fussilat, Vers 40. Dann hatten wir, barakallahu fikum, darüber gesprochen, die Arten von Al-Ilhad in Bezug auf die Namen Allahs tabaraka ta'ala. Und da haben wir gesagt, sie sind vier. Erstens, dass man etwas ablehnt von ihnen oder alle oder das, was sie beinhalten. Wie die Gruppe der Jahmiyyah oder die sich von ihnen auch abspalten, wie die Maturidiyah und die Ash'ariyah und ihresgleichen. Ne? Wie zum Beispiel die Jahmiyyah sagen, wir lehnen alle Namen ab von Allah Ta'ala und die Extremen sagen nicht nur die Namen, sondern die Eigenschaften. Und die Ash'ariyah haben gesagt, wir lehnen nicht alle Eigenschaften ab, sondern einige und die anderen deuten sie um. Im Endeffekt genauso auch die Mu'tazila, genauso auch die Maturidi und alle anderen Sekten. Im Endeffekt, wenn du eine Eigenschaft nicht so akzeptierst, wie sie ist, so ist das eine Ablehnung. Denn keiner von den Sahaba, noch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, haben die Eigenschaften Allahs ta'ala umgedeutet, von Allah ta'ala umgedeutet, sondern sie haben sie so akzeptiert, wie sie herabgesandt worden sind. Versteht ihr? Und zweitens haben wir gesagt, dass man Allah Ta'ala so nennt, wie Allah Ta'ala sich nicht genannt hat. Wie die Nasara, die Christen, indem sie sagen zu Allah Vater. Das ist Ilhad. Und dann dass man sagt, die dritte Art, dass man sagt, Allah tabarak wa ta'ala gleicht seiner Schöpfung und seinen Namen und Eigenschaften. Also man macht das, was die Mushabbiha machen. Nämlich diejenigen, die Allah mit der Schöpfung gleichgestellt haben. Die haben gesagt, die Namen und Eigenschaften sind genauso wie die Namen und Eigenschaften der Menschen. Yani, Allah tabarak wa ta'ala zum Beispiel hat eine Hand, so sagen wir, die Hand Allahs ist genauso wie die Hand des Menschen. Allah hat Augen, genau die Augen von Allah sind wie die Augen der Menschen und so weiter. Und das ist alles Kufr. Und die letzte Art ist, dass man von den Namen Allahs tabarak wa ta'ala für die Götzen einen Namen ausleitet. Wie zum Beispiel hatten wir letztes Mal gesagt, von den Namen von Allah tabarak wa ta'ala al-Aziz, dass die Mushrikin daraus Uzza ableiten. Naja, das sind der Ilhad in Bezug auf die Namen. Auch die Eigenschaften Allahs tabarak wa ta'ala. Das war die erste Art vom Ilhad in Bezug auf die Namen. Und jetzt, wir haben gesagt, nicht nur die Namen, sondern auch die Eigenschaften. Und die zweite Art ist der Ilhad in Bezug auf die Ayats von Allah tabarak wa ta'ala. Und da sind zwei Arten. Also dieser Ilhad in Bezug auf die Ayats Allah tabarak wa ta'ala sind zwei Arten. Erstmal der Ilhad in den Ayat al-Kawniyya, yani gemeint sind in Bezug auf die Schöpfung, dass man sagt. Oder dass man ablehnt, dass Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jal der Einzige ist, der alles erschaffen hat. Der Schöpfer einzig und allein. Yani, entweder sagt man, Allah tabaraka wa ta'ala ist nicht der Schöpfer und er hat das nicht erschaffen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Oder man sagt, Allah tabaraka wa ta'ala hat einen Teil erschaffen und jemand hat einen anderen Teil erschaffen. Oder man glaubt, Allah tabarak wa ta'ala hat Hilfe gebraucht bei der Schöpfung. Habt ihr verstanden? Das ist der Ilhad in Bezug auf die Ayatul al-Kawniyya. Sagt Allah azza wa jal, a ilahum ma'allah. Habt ihr einen Gott neben Allah? Allah sagt, ist denn derjenige, der erschafft, gleich jemanden, der nicht erschafft? Subhanallah. Da haben sie, subhanallah, das ist etwas, worüber wir Menschen nachdenken müssen. Die zweite Art von Al-Ilhad in Bezug auf die Ayat sind in den Ayat al-Sharia. In Bezug auf die Offenbarung Allahs, tabaraka wa ta'ala. Auf Bezug auf die Offenbarung Allahs, subhanahu wa ta'ala. Ja, und diese Offenbarung, yani sind die Worte Allahs. Was Allah offenbart hat. Tayyib. In Bezug auf die Offenbarung Allahs auf die Propheten und Gesandten. Und dieser Ilhad ist entweder, du verfälschst die Botschaft, das ist ein Punkt, oder du erklärst die Botschaft zur Lüge. Es spielt keine Rolle, ob du eine Sache verfälschst oder eine Sache zur Lüge erklärst oder komplett die ganze Botschaft oder einen Teil der Propheten oder alle Propheten und ihre Botschaft. Und die dritte Sache ist, das Widersprechen dessen, womit die Propheten kamen, mit der Offenbarung. Dass du nicht akzeptierst, dass Allah der einzige Ilah ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und dass du nicht akzeptierst, dass Allah der Allah ist, wie er sich selbst beschreibt. Sondern du machst das wie die Jahmiya. Habt ihr verstanden? So, wir haben gelernt, der Ilhad in Bezug auf die Ayat sind zwei. Al-Ayat al-Kawniyya und Al-Ayat al-Sharia. Und wir haben auch gelernt, hier in Bezug auf die Ayat al-Sharia, das sind, dass man die Gesetze Allahs tabarak wa ta'ala beispielsweise ablehnt. Weil die Sharia, erstmal will ich inshallah ta'ala euch was mitgeben, damit ihr das versteht und lernt und verinnerlicht. Viele reden von der Sharia, aber sie wissen nicht mal, genau was gemeint ist mit der Scharia. Sie verbinden die Scharia nur mit den Hadstrafen beispielsweise. Yani, wenn jemand Zina bekommt, dann er wird gesteinigt, wenn er verheiratet war oder wenn er verheiratet ist. Na, wenn er nicht verheiratet ist, dann wird er ausgepeitscht und so weiter. Sie verbinden die Menschen, verbinden das mit der Scharia. Das ist nicht die komplette Scharia, das ist ein Teil von der Scharia von Allah subhanahu. Aber die Scharia ist die ganze Religion. Die ganze Religion Allahs Ta'ala. Der ganze Koran. Die Scharia ist nicht nur die Hadstrafe, sondern sie beinhaltet die Aqidah, den Iman. Sie beinhaltet die Ibadah, die Mu'amalat. Und wir haben gesagt, auch die Strafrechte und alles. Yani, dein Glaube an Allah ist Scharia. Dein Wudu ist Scharia. Dein Salah ist Scharia. Dein Akhlaq ist Scharia. Natürlich von Koran und Sunnah. Der komplette Koran und die Sunnah ist Scharia. Habt ihr verstanden? Das Handeln und Verkaufen nach Allahs Buch ist Scharia. Das Heiraten ist Scharia nach Allahs Buch. Versteht ihr? Und deswegen sagen die Gelehrten hier, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen erbarmen, das Richten mit anderem außer dem, was Allah herabgesandt hat, und das sich Niederwerfen vor einer Götze ist dasselbe im Urteil, nämlich dass es der große Schirk ist. Allah hat keinen Unterschied gemacht in diesem Bezug, wie der Sheikh Al-Shinqiti rahimahullah sagt in seinem Buch, im Tafsir, Al-Adwa ul-Bayan. Und deswegen gibt es keinen Unterschied. Und wie ist es dann mit jemandem, der sich einem Menschen genommen hat, yani ein Tagut, und er ihn als Gesetzgeber akzeptiert und sich ihn unterwirft? Er hat Ilhad gemacht. Von den Arten des Ilhad, indem er die Ilhad in Bezug auf die Ayat und Scharia gemacht hat. Er hat die Gesetze Allahs Ta'ala abgelehnt. Weil die Gesetze Allahs abzulehnen und es als eine Art des kleinen Kufurs zu sehen, ist eine große Katastrophe. Denn Allah hat das Gesetz herabgesandt, yani den Koran und die Sunnah, damit man nach ihnen richtet, damit man sich Allah unterwerft mit seinen Gesetzen, wie Allah es will, für Allah. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, nein, wir haben unsere Gesetzgeber, also wir haben zum Beispiel bestimmte Personen, sie geben vor, was ist halal, was ist haram, was erlaubt und was nicht. So hat man sich Götter neben Allah Ta'ala genommen. Und so hat man den Ilhad in Bezug auf die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala begangen. Und somit ist man auch klar und deutlich raus aus Allahs subhanahu wa ta'ala Religion. Es spielt auch keine Rolle, wenn man sagt, wie einige der Murji'a, nein, man bleibt Muslim, solange man der Ansicht ist, dass es haram ist und dass es nicht erlaubt ist. Nein, der Asl ist, dass das Richten nach dem anderen, was Allah herabgesandt hat, dass es Unglaube ist. Allah Ta'ala sagt, zum Beispiel, Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht richtet nach dem, was Allah herabgesandt hat, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Das sind die Kuffar. Und in einem Vers, Ulaika humul zalimun, das sind die Ungerechten. Und Ulaika humul fasiqun, das sind die Fasiqun. Und es ist klar und deutlich bei Ahlus Sunnah wal Jama'a. Liebe Geschwister, merkt euch, was ich sage. Bei Ahlus Sunnah wal Jama'a gibt es zwei Arten des Kuffers. Den großen Kuffer und den kleinen Kuffer. Genauso gibt es den großen Zulm und den kleinen Zulm. Und genauso gibt es den großen Fisk und den kleinen Fisk. Und die Gelehrten sind sich alle einig. Und darin gibt es keine Meinungsverschiedenheiten, außer bei Murji'a, dass der große Kufr und dass der Asl ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diese Tat ist Kufr, oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist Kufr, oder das ist der Zulm, oder das ist der Fisk und so weiter, dass damit erstmal der große Kufr gemeint ist. Also nochmal, wenn Allah Ta'ala den Kufr erwähnt, oder sein Gesandter, oder die Gelehrten, dann ist damit erstmal gemeint, dass es der große Kufr ist. Und in Bezug auf den Zulm und den Fisk, was ich gemeint habe, wenn er erwähnt wird, yani der große Zulm und der große Fisk. Weil der große Zulm und der große Fisk und der große Kufr und der große Schirk, das sind alles Türen der Ridda. Wer sie betretet, hat die Tür des Islams verlassen. Yani er ist aus dem Haus des Islams, yani er ist aus der Religion des Islams ausgetreten. Allah sagt hier, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Diejenigen, die nicht nach dem richten, was Allah Rabb gesandt hat, das sind die Kuffar. Die Ulama sagen, als würde Allah sagen, das sind die Kuffar und es gibt keinen anderen Kuffar außer ihm. Allahu Akbar. Die Ausnahme in Bezug auf die Aussagen von Abdullah ibn Abbas und einige Ulama, das ist nicht der Kuffar, den ihr meint, ist nicht gemeint, was diese Leute der ihrer Leitung verstanden haben. Sondern ist gemeint, und das erwähnt Ibn al-Qayyim und andere, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah und andere, damit ist gemeint, derjenige, der unter einem islamischen Staat lebt, ein islamisches Land. Was ist ein islamischer Staat? Was ist ein islamisches Land? Ein islamischer Staat, ein islamisches Land ist ein Land, was nach dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs richtet, rein, nicht ein kleiner Prozent mit anderen Gesetzen, außer den Gesetzen Allahs und seines Gesandten. Habt ihr verstanden? Das definiert man unter ein islamisches Land. Deswegen passt auf, was die Gelehrten sagen. In den Ländern, wo die Muslime leben. Nicht in den islamischen Ländern. Und wenn sie sagen, die Länder, die ausgeraubt wurden und unter dem Kuffer gerade gerichtet werden. Warum? Weil die Basis, barakallahu fikum, für ein Darul Islam ist der Koran und Sunna. Die Gesetze sind Koran und die Sunna des Gesandten. Koran und die authentische Sunna. Und nicht die Demokratie, noch irgendwelche anderen Gesetze. Diese Länder sind demokratische Länder, ungläubige Länder, haben nichts mit Islam zu tun. Genauso ist Deutschland kein christliches Land in Bezug auf die Urteile, sondern ist ein demokratisches Land, weil hier herrscht die Demokratie. Genauso auch die arabischen Länder, genauso auch Türkei. Das sind Länder, wo die Demokratie herrscht. Und dann gibt man ihnen auch das Urteil der demokratischen, dass sie demokratische Länder sind, aber sie haben nichts mit Islam zu tun. So, die Ulama, die sagen, dass das Richten nach anderem außer dem, was Allah herabgesandt hat, nicht der Kufr ist, der den Menschen aus dem Islam bringt, oder einige Überlieferungen auch von Abdullah ibn Abbas und andere, wo gesagt wird, das ist nicht der gleiche Kufr wie der Kufr, yani, dass man Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet, yani in Bezug auf den Iman, so in der Richtung. Alle Überlieferungen, die auf diese Richtung deuten, abgesehen davon, ob authentisch oder nicht authentisch oder ein Teil authentisch oder andere nicht. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten sagen, diejenigen, die nicht in den großen Kufr fallen, natürlich, wenn wir sagen, nicht in den großen Kufr, sondern in den kleinen, bedeutet das nicht, dass es eine kleine Sünde ist, sondern gehört zu den gewaltigen und großen Sünden. So meinen sie, derjenige, der zum Beispiel richtet, in einem islamischen Land, unter islamischen Gesetzen, mit den islamischen Gesetzen, und eines Tages hat ihn seine Hawa, seine Laune überwältigt, und er gibt einen Recht statt den anderen. Aber er verpflichtet nicht die Leute, nach diesem Urteil zu richten, und sagt nicht, dass es halal ist. Diese Personen sagen, dass diese Person entschuldigt ist. Was heißt entschuldigt? Yani, sie ist nicht raus vom Islam, unter diesen Bedingungen. Sie verstanden, aber alles andere ist nicht gemeint. Was die Leute verstehen unter Kufr, Duna Kufr, der Kufr, der nicht aus dem Islam bringt. Habt ihr verstanden? Na'am. So ist jemand, der sein Asl sowieso, yani, als zum Beispiel einer, der sich Präsident Fulan nennt, Politiker Fulan, und er sagt, er ist ein Muslim. Das ist ein Kafir. Seine Usul und seine Fundamente, mit dem er richtet, sind überhaupt nicht der Islam. Sondern ist der Unglaube. Der Unglaube, yani ihre Gesetze. Das definiert der Islam unter Kufr. Und schaut, barakallahu fikum, in Bezug auf diesen Fall, Allah azza wa jalla nennt diese Leute, die nach dem anderen richten, außer dem, was Allah herabgesandt hat, nennt er Tawagit. Subhanallah nennt diejenigen, die andere Gesetze, in anderes befehlen, sogar Shuraka, die sie zu Teilhabe neben Allah ta'ala genommen. Erstmal, was ist ein Tagut? Ein Tagut ist alles, was neben Allah angebetet wird. Und das ist zufrieden damit. Warum zufrieden? Weil wir sagen, Isa alayhi salatu wasalam wird angebetet. Und Maryam alayhi salatu wasalam, wird angebetet. Aber sind sie Tawarit? Sind sie damit zufrieden? Nein. Das ist die Bedingung. So. Der Tawarut ist alles, was neben Allah tabaraka ta'ala angebetet wird, und es ist zufrieden damit. Es ruft zu Ibadah zu sich auf. Der Tawarut ist der Schirk. So sagt Allah tabaraka ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und wer den Kufr بالطاغوت macht, ihn ablehnt. Was ist gemeint mit dem Kufr بالطاغوت? Yani den Tagut ablehnt und ihn als schlecht sieht und als Kafir sieht und dass er es hasst, dass neben Allah tabarak ta'ala jemand angebetet wird. Yani er lehnt das ab. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich und mit der Zunge auch. Mindestens mit dem Herzen und der Taten des Herzens. Auch wenn er es nicht offen sagen kann. Dass er es verabscheut und ablehnt. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. Und glaubt an Allah, den richtigen Iman verinnerlicht, wie Allah es herabgesagt hat. Was ist die Definition davon? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Wer den Kufr بِالطَّاغُوتِ macht, den Tagut leugnet. Jede Art von Tagut und den Iman an Allah ta'ala verinnerlicht. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Schaut, der hat sich wahrlich an die festeste Handhabe gehalten. Und das ist die Definition von La ilaha illallah. Denn die festeste Handhabe ist der Tawhid. La ilaha illallah. Und der Kufr bittagut und der Iman an Allah tabaraka ta'ala ist die Definition und die Verwirklichung des Tawhids. Nämlich, der Kufr bittagut ist An-Nafi, wie die Ulama sagen, die Ablehnung. Und die Ablehnung, alles, was neben Allah tabaraka ta'ala angebetet wird, verehrt wird und sich unterworfen wird, gerichtet wird und so weiter. Wal-Imanu billah ist der Ithbat, dass man bestätigt, dass Allah der einzige Gott ist. Der einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Der einzige, subhanahu wa ta'ala, der vollkommen ist. Der einzige, zu dem man sich unterwirft und richtet und danach handelt. Den Iman an Allah, tabaraka ta'ala, verinnerlicht. Und alles, was Allah herabgesandt hat, auf seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Das, der Nafi und der Ithbat, die Negierung und die Bestätigung, eins kann nicht ohne das andere bestehen. Und das ist die Erklärung von La ilaha illallah. Das sind die zwei Säulen, auf der La ilaha illallah baut, auf einer Person. Wenn eine Säule weg vom Haus, sagen wir, ein Haus hat zwei Säulen, auf dem es steht. Wenn eine Säule davon weggemacht wird, wird das Haus stehen? Nein, es wird auseinanderbrechen. Und das ist die Definition von La ilaha illallah. Und La ilaha illallah bedeutet La ma'buda bihaqqin illallah. Keiner wird mit Recht und Wahrheit angebetet, außer Allah alleine. Warum mit Recht und Wahrheit? Weil mit Batil, mit Falschheit, neben Allah tabaraka ta'ala andere angebetet werden. Versteht ihr das, liebe Geschwister? Schreibt euch das auf, lernt das und verbreitet das, verinnerlicht das. Allah sagt im Koran und denkt sehr stark über diese Aussage nach. Allah sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Wahrlich, wir haben in jeden Gemeinschaften einen Gesandten geschickt, der predigte, أَنِعْبُدُ اللَّهَ, diert Allah einzig und alleine, وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ, und meidet den Tagut. Schau mal, subhanallah. Sie sagt nicht, dient ihn, sondern meidet ihn. Yani kommt ihn erst nicht mal nach. Das ist yani eine so hohe Wichtigkeit, dass Allah tabarak ta'ala überall Gesandte geschickt hat und sie beauftragt hat mit der Botschaft des Tauhid, mit der Botschaft der Unterwerfung. La ilaha illallah. Dient Allah und meidet den Tagut, meidet den Schirk, meidet die Teilhabung. neben Allah tabaraka ta'ala, meidet die Teilhaber neben Allah tabaraka ta'ala, dient Allah einzig und alleine. Allah azza wa jal sagt in seinem edlen Buch, Subhanallah, فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ. Allah azza wa jal sagt in diesem Vers in Surat al-Nisa, bei deinem Herrn, Allah schwört bei sich, ist das der höchste Schwur, den Allah tabarak wa ta'ala benutzt. Allah schwört auf sich, bei deinem Herrn, sie glauben nicht, bis sie dich als Richter nehmen, was zwischen ihnen strittig ist. Yani dich, Quran und Sunnah, Quran und Sahih Sunnah, richten. Nach wo richten? Nach dem Buch Allahs und der Sunnah des gesamten Allahs. Und dann finden sie in ihren Herzen kein Bedrängnis. Ihre Brust weitet sich aus, Subhanallah. Und dann unterwerfen sie sich im Vollkommenen. Davor ist man kein Muslim. Wenn man ablehnt nach dem Richten Allahs, seines Buches, dann ist man kein Muslim. Geht in die Bücher der Mufassirun. Diejenigen, die das ablehnen, sind keine Muslime. Allah schwört sogar bei sich, dass sie keine Mu'minin sind. Und nicht wie einige der Murji'a sagen, die das Hukum von Allah ta'ala ablehnen, dass sie Muslime sind. Auch sagt Allah ta'ala bestätigend, أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ. Schau, was Allah ta'ala sagt. أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden ist, wo sie zum Richten zum Tagut gehen, obwohl ihm befohlen ist, den Kufr dagegen zu machen. Aber der Shaitan will sie weiter in die Irre bringen. Surat al-Nisa. Diese Verse sind nah nebeneinander. Schauen wir oder betrachten wir diesen Vers. أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ. Allah sagt, siehst du nicht diejenigen, يَزْعُمُون. يَزْعُمُون, yani die behaupten. Die behaupten, Muslime zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie keine. Yani die behaupten, an das zu glauben, was zu dir herabgesandt worden ist, Koran und Sunnah auf dem Gesandten, und vor dir auf die Propheten und Gesandten, und die Propheten und Gesandten. Und sie gehen zum Tagut richten. Sie richten nicht nach Allahs Buch. Sie fragen nicht, was ist der Hukum von Allahs Buch. Nein, sie gehen zu den Tawarit, zu all jenen, die nicht nach Allahs Buch richten. Sie suchen dort das Urteil und unterwerfen sich dort die Lösungen. Allah sagt, und ihnen wurde doch befohlen. Hier sagt Allah, وَقَدْ أُمِرُوا, wahrlich, Bestätigung über Bestätigung. Und eine Pflicht ist hier gemeint. Das ist eine Bestätigung über eine Bestätigung oder eine Bestätigung nach einer Bestätigung. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, عَزَّ وَجَلْ, tu das und lass das, so bringt der Befehl mit sich eine Pflicht. Und hier Allah bestätigt es mit einer Bestätigung nach einer Bestätigung. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. Yani Allah, ihnen wurde befohlen, den Kufr dagegen zu machen, den Tahut abzulehnen und zu richten nach dem Tahut. Wie machst du den Kufr? Ablehnen, es verabscheuen, hassen und fernbleiben davon. Aber der Shaitan will sie weit in die Irre führen. So haben wir gelernt, was ist der Tahut? Der Tahut, Barakallahu fikum, ist jener, der angebetet wird und damit zufrieden ist. Also es spielt keine Rolle, ob man Sujud vor ihm macht, ob man ihm blind folgt, ob man ihm gehorcht, auf egal auf welche Art und Weise, dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht befohlen hat, was eine Anbetung an sich ist, so hat man diese Sache zum Tagut genommen. Was sind die Köpfe des Tagut? Der größte Tagut ist der Shaitan. Der auch ein Tagut ist, Barakallahu fikum, jede Art von Person, die richtet nach anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann diejenigen, die Allahs Buch verfälschen. dann diejenigen, die barakallahu fikum, behaupten, das Verborgene zu kennen. All jene, die angebetet werden. Darunter fallen nicht nur die Priester, sondern auch diese Sufi-Sheikhs und die sogenannten Präsidenten, die sich und so weiter. Das sind alles Tawarit. Und yani, möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren und möge Allah tabaraka wa ta'ala uns auf dem geraden Weg befestigen. Und so habt ihr, barakallahu fikum, die Definition des Tawhids verstanden. Was bedeutet La ilaha illallah? Und welche Säulen hat La ilaha illallah? Was ist der Nafi und was ist der Ithbat? Und was ist der Tawhid und wie lehne ich den Tawhid ab? Nämlich indem ich den Tawhid erkenne und ablehne, ich ihm nicht näher, ihm hasse, verabscheue, das als falsch sehe, was sie machen, dass es Batil ist, ohne Recht ist, dass es Kufr ist, dass er ein Kafir ist. Und genauso auch seine Anhänger. Alle, nicht nur der Tawhid ist ein Kafir, sondern auch seine Anhänger sind Kuffar. Habt ihr verstanden? Und darin gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Subhanallah, Azza wa Jal. Manche diskutieren mit uns über die Wähler, die Tawarit wählen. Subhanallah, das ist auch eine Art der Richtung, nein, sogar eine Art, dass du jemanden dazu beauftragst, Gesetze zu erlassen. Subhanallah, sogar in einer Zeit, wo keiner dich zwingt, gehst du und nimmst dir Götzen neben Allah. Allah Azza wa Jal sagt, أَلَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Haben sie denn Teilhaber genommen, neben Allah, die ihn in der Religion befehlen, was Allah nicht erlaubt hat, als Gesetz? Und Allah ta'ala hat uns gesagt, wir sollen, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben in Bezug, egal in etwas, sei es in Wudu, sei es im Salah, sei es im Heiraten, sei es egal in welche Sachen in unser Leben, zurück zu Allahs Buch und seines Gesandten. Und Allah verbindet das mit dem Iman, denn Allah Ta'ala sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Erstens, wenn sie glauben, wie ihr glaubt, wie der Gesandte und die Sahaba, dann sind sie rechtgeleitet. Und Allah sagt, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ. Wenn ihr Meinungsverschiedenheiten habt, dann bringt es zu Allah und seinen Gesandten, zu Koran und Sunnah, wenn ihr an Allah und den letzten Tag glaubt. Wenn du nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubst, dann wirst du es nicht zu Allahs Buch zurückbringen. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Gesandte Allah sagt, der Richter ist und ihn alleine gebührt der Hukum und wie Allah azza wa jalla sagt, alahul Hukum und der Hukum gebührt Allah. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Kahf, und dass keiner teilhaben darf in seinem Hukum. In Surah Al-Kahf, la yushriku fi hukmihi ahada. Keiner darf teilhaben in seinem Hukum. Und wie oft Allah tabarak wa ta'ala es im Koran erwähnt. Und wie wichtig es ist, dass man den Kufr in den Tagut macht. Und dass man Allah tabarak wa ta'ala als Richter sieht über die Weltbewohner und das Urteil ihm alleine bringt, zu ihm alleine bringt. Manche denken, dass das Richten nach anderem außer Allah, wie die Murji'a Kufr duna Kufr, ist keiner Kufr. Nein, wallahi, das Richten nach anderem außer Allah ist die Annullierung des Tauhids von A bis Z. In allen drei Arten. In den Namen und Eigenschaften Allahs, in der Rububiyya und in der Uluhiyya. Yani, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Richter und Herr der Welten akzeptieren, als einen Richter, dass du ihm einen Teilhaber gibst, in Bezug auf seinen Namen und seinen Eigenschaften, dass er alleine subhanahu wa ta'ala das Recht hat zu urteilen. Zweitens, ihm gehört die Dunya und was auf ihr ist. Und drittens, barakallahu fikum, dass das Unterwerfen zu den Gesetzen Allahs eine Ibada ist. Und die Ibadah ist. Und das muss man erstmal verstehen. Nachdem wir verstanden haben, was La ilaha illallah ist, und Muhammad und Rasulullah werden wir inshallah noch im Detail erklären, aber La ilaha illallah, wenn du das verstanden hast, Mach Sajda tu Shukr. Wenn du verstanden hast, was Tawhut ist und den richtigen Tawhid, mach Sajda tu Shukr. Und zum Shukr gehört auch, dass man, also sei dankbar, dass du auch, Barakallahu fik, das genauso weitergibst. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das lernen, weil die Feinde Allahs werden alles machen, um diese Wahrheiten zu verdecken. Aber Allah wird immer wieder Menschen bringen, die der Umma ihre Religion beibringen. So, wir haben La ilaha illallah verstanden, wir haben den Tawhut verstanden, wir haben verstanden, dass jemand, der den Tawhut verehrt und annimmt, dass er kein Muslim ist. Richtig? So, La ilaha illallah ist, wie einmal in einem Hadith erwähnt, einmal sagte Musa zu Allah, und denkt man über diesen Hadith nach, damit ihr auch versteht, was La ilaha illallah bedeutet. Einmal sagte Musa zu Allah, ja Allah, gib mir ein Dhikr, gib mir eine Erwähnung, gib mir eine Ibada, ungefähr, in ungefähr vom Sinn, womit ich dich einzig und alleine anbeten kann, anrufen kann. Das zeigt, dass die Propheten, subhanallah, bestrebt waren, das Gute zu tun. Und genauso muss der Muslim sein und er muss versuchen, jede Art von guten Taten zu erreichen und für Allah tabaraka ta'ala zu tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Du sollst nichts von dem Guten gering sehen. Sei es auch nur, du lächelst als Bruder deinem Bruder ins Gesicht und du als Schwester der Schwester ins Gesicht. Aber nicht der Bruder lächelt der Schwester ins Gesicht und die Schwester zum Bruder. Das wollte ich nochmal kurz verdeutlichen. Sondern dass der Bruder dem Bruder ins Gesicht lächelt, als gute Tat, ehrlich. Und genauso auch die Schwester, dass du egal, auch wenn du nur ein Stück Datteln hast, Barakallahu fik, zum Spenden, dass du das spendest, auch wenn du nur einen Cent hast. Es kommt nicht drauf an, ob du 100 oder 1000 Euro hast, sondern es kommt drauf an, wie aufrichtig du bist und was du gibst für Allah. Subhanallah. Und dass du dich bemühst. Gehen wir weiter zum Hadith. Dann sagte Allah tabaraka ta'ala zu Musa, ja Musa, sag la ilaha illallah. Was sagte Musa? Ja Allah, alle deine Diener sagen la ilaha illallah. Dann sagte Allah azza wa jal etwas, was wir uns merken sollen. Er sagte, ja Musa, wenn die sieben Himmel und Erden und was dazwischen ist, auf eine Waagschale gelegt wird und la ilaha illallah auf die andere, so würde sie überwiegen. La ilaha illallah und das, was es mit sich an Pflichten mitbringt und Verantwortung, ist dein Ticket mit Muhammadun Rasulullah in Al-Jannah. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Sahabi, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seines Dieners ist und das Recht des Dieners gegenüber Allahs? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Er sagte, dass du Allah einzig, das Recht Allahs ist, dass du Allah einzig und alleine anbetest und ihm nichts beigesetzt. Und das Recht des Dieners ist, wenn er das tut, dass Allah ihn nicht straft. Subhanallah. Ja'ani, wenn er den Tawhid richtig vervollständigt, das ist La ilaha illallah. Ja, Ikhwan, wenn du sagst, Ashhadu an La ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dann bedeutet das in Kurzfassung, ich bin ein Muslim. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, der keinen Sohn, keinen Teilhaber hat. Ich richte nach seinem Buch und der Sunna des Gesandten Allahs. Und ich folge keinen außer den letzten und Propheten und Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und all dies für Allah. Und ich tue nichts, was diese zwei Glaubensbekenntnisse ungültig macht. Ich liebe für Allah und ich hasse für Allah. Ich schließe Freundschaft für Allah. Ich schließe Feindschaft für Allah, tabaraka wa ta'ala. Für diesen Tawhid, das ist die Definition in Kurzfassung, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch und die Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam erklärt. Wenn wir, alhamdulillah, heute durch den Unterricht, den Ilhad, auch den Kufr und den Tagut und La ilaha illallah in Kurzfassung verstanden haben, die zwei Glaubensbekenntnisse, dann haben wir inshallah viel verstanden. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nochmal, damit es richtig verstanden wird, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, haben erst eine Gültigkeit, wenn du sie verstehst, wenn du sie verinnerlichst und wenn du nach ihnen handelst und nichts machst, was sie ungültig macht. Jeder muss beten. Jeder muss nach Allahs Buch richten. Möge Allah uns auf den Tawhid, auf den Islam, auf die Sunna leben und sterben lassen und auferwecken. Möge Allah unser Dar, Darul Firdaus sein lassen. Al-Firdaus al-A'la, von der höchsten Stufe von Al-Jannah. Mach Dua für mich und für die Umma. Möge Allah uns in Al-Firdaus al-A'la einbringen. Und inshallah ta'ala verzeiht mir, dass der Unterricht etwas länger gewesen ist, auf das Allah tabarak ta'ala inshallah einen großen Nutzen für die Umma macht. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.